Kranich 15,19. Radiozeit für Literatur. Der Radio-Essay. Mit Haro Zimmermann im Studio herzlich willkommen zu diesem Kranich am Ostersonntag. Unser heutiger Radio-Essay gilt einem der bedeutendsten Philosophen dieses Jahrhunderts, Ernst Cassirer. Cassirer, 1874 in Breslau geboren, vor gerade 50 Jahren, am 13. April 1945 in New York gestorben, war der große Gegenspieler Martin Heideggers und gehörte jener geistigen Tradition an, die 1933 aus Deutschland vertrieben wurde und nur mühsam über Umwege und lückenhaft in unser Denken zurückkehrt. In den 80er Jahren wurde Cassirers Werk in Frankreich und England wiederentdeckt und die europäische Renaissance bereitete dem Philosophen den Weg nach Deutschland zurück. Republikanismus im Exil oder Bürgerrecht für den Philosophen Ernst Cassirer in Deutschland, so nennt der Bremer Philosoph Hans-Jörg Sandkühler seinen nun folgenden Beitrag. Am 8. Mai 1945 wurde Deutschland vom Krieg befreit, mit dem es sich der europäischen Staatenwelt und der Kultur Europas hatte aufzwingen wollen. Wurde es auch vom Wahn der Herrschaft befreit, vom Vorurteil gegenüber dem anderen, dem vermeintlich Fremden? Wann wäre den politischen Mythen der Prozess gemacht worden, die den Nationalsozialismus ermöglicht haben und die Vertreibung der widerständigen Intelligenz, den Holocaust, den Krieg, die Zerstörung? Am 14. April 1945 ist in New York einer der bedeutendsten deutschen Philosophen gestorben, Ernst Cassirer, Denker und Verteidiger der Einheit menschheitlicher Kultur. Ist es gerechtfertigt, an diesen einen zu erinnern, wo Millionen ermordet wurden? Die 50 Jahre, die uns vor 1945 trennen, sind eher vergessene Vergangenheit als gewusste Geschichte. Die Erinnerung an diese Zeit liegt fern und fällt schwer. Gelingt sie, ist es die Erinnerung an uns selbst, an den Weg, auch an vielfach verfehlte Zukunft. Verschweigen und Verdrängen sind zu oft an die Stelle dessen getreten, was ein Gerichtshof der Vernunft zu Tätern und Opfern hätte klären können. Stimmen wie die Franka Magnanis erscheinen noch immer wie unerwünschte Einmischung. Unter dem Titel »Die Schule der Freiheit« schrieb sie jüngst in der Zeit: »Die Deutschen verdrängten lange Jahre ihre narzisstische Vergangenheit und mit ihr notwendigerweise auch ihren Widerstand. In der Bundesrepublik erinnerten sich viele des Widerstandes als eines verwerflichen Opportunismus der letzten Stunde.« Dies mag erklären, warum sich der Bundespräsident, der Bundeskanzler und eine wieder nach rechts gewendete literarische Intelligenz zum 100. Geburtstag Ernst Jüngers zweifelhafte Ehre geben. Warum drängt es die politische und kulturelle Öffentlichkeit noch immer eher zu Antipoden des liberalen Weltbürgers Cassirer, zu Carl Schmitt, dem Propagandisten des Führerstaats, und Martin Heidegger, der sich im Einklang mit Ernst Jünger der Zerstörung moderner Rationalität verschrieben hatte? Der Emigrant wirkt störend wie der Deserteur. Die Erinnerung bricht ein in die geordneten Verhältnisse des Arrangements mit dem »Wir konnten doch nicht anders«. Der Emigrant und der Deserteur bezeugen, wie man sich hätte verhalten können und doch nicht entschieden hat. Schon die Namen, die den Verweigerern anhängen, sind verräterisch. Bert Brecht über die Bezeichnung Emigranten. Immer fand ich den Namen falsch, den man uns gab. Emigranten, das heißt doch Auswanderer. Aber wir wanderten nicht aus, nach freiem Entschluss wählend ein anderes Land, sondern wir flohen, Vertriebene sind wir, Verbannte. Aber keiner von uns wird hier bleiben. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Zum illusionären Ton am Ende der Ersten Republik hatte die Mutmaßung gehört, dieser Spuk werde bald vorüber sein. Ernst Cassirer hat sie in den ersten Tagen und Monaten der Flucht oft gehört. Seine Antwort ist ein Schlüssel zu seiner zweiten Ausbürgerung, der Verdrängung aus der deutschen Kultur nach 1945. Ich nehme an, dass das Regime 10 Jahre dauern wird. Das Unheil, das es stiften wird, wird aber 100 bis 150 Jahre weiterwirken. Looking back on my long academic life, I must regard it as a long odyssey. It was a sort of pilgrimage. Dieses Selbstzeugnis des Exilierten, der wenig über sich gesprochen hat, über sein akademisches Leben als eine Odyssee und Pilgerreise, belegt 1945 eine der Folgen der Austreibung. Kassierer, der im Dialog dachte und gedanklich das Gespräch mit Goethe suchte, hatte die Sprache aufgeben müssen, in der er Stilist war wie kaum ein anderer in der deutschen Philosophie. Zu erinnern ist an eine Biografie mit dem Mut zum Nein gegen die Zerstörung politischer, gesellschaftlicher und kultureller Rationalität. Eine Biografie mit dem Engagement für Aufklärung, für die Ideen der Französischen Revolution, für die freie Gemeinschaft der Bürger einer bürgerlichen Gesellschaft, deren Ziel Emanzipation sein sollte. Dieser Kassierer verlangt, dass ihm sein Bürgerrecht zurückgegeben wird. Deshalb wird es in dieser Sendung weniger um die Grundzüge seiner Philosophie gehen, mit der er sich eingeschrieben hat in die Philosophie des Geistes, in die Philosophie des Menschen, in die Philosophie der geschichtlichen Kulturen. Sein philosophisches Denken ist in den letzten 20 Jahren zurückgekehrt, zunächst freilich nicht nach Deutschland. Seine Werke wurden andernorts übersetzt und sich mit ihm auseinanderzusetzen war geradezu intellektuelle Verpflichtung. Seit den späten 80er Jahren mehren sich nun auch in Deutschland die Stimmen, die sein Bürgerrecht in dieser Kultur einfordern. Sein veröffentlichtes Werk ist wieder zugänglich. Der erste Band seines in Yale, der Universität des amerikanischen Exils, aufbewahrten, umfangreichen Nachlasses erscheint in diesen Tagen im Hamburger Verlag Felix Meiner. Es gibt eine Kassierer-Renaissance, zunächst bei den europäischen Nachbarn, mit Verzögerung auch bei uns, die man die verspätete Nation genannt hat. Aber das erneuerte Kassiererbild hat Schatten, gerade so, als habe man es mit einem Unpolitischen zu tun, einem Denker der Flucht in die Geschichte der besseren Zeiten der Renaissance und der Aufklärung, dem die eigene Wirklichkeit eher fremd geblieben wäre. So ist Feinzeichnung an den noch weißen Flecken des Porträts nötig. Unser Rückblick wendet sich dem späten Werk des Exils zu. Es ist 1944 erschienen und zu uns erst 1990 gelangt, in problematischer Übersetzung, An Essay on Man, An Introduction to a Philosophy of Human Culture. Kassierers Versuch über den Menschen, Einführung in eine Philosophie der Kultur, ist eine Bilanz gelebten Denkens. Die Bilanz hebt an mit Kants Frage, was ist der Mensch? Was Kassierer interessiert, ist eine Diagnose der Krise der menschlichen Selbsterkenntnis. Die Eröffnungspassage ist philosophisches Testament, vor allem aber Selbstzeugnis der Gründe intellektuellen Engagements gegen Dogmatismus, gegen zu gewisse Wahrheiten, gegen Resignation vor dem scheinbar unausweichlichen Verfall der Aufklärung in Zeiten ihrer offensichtlichen Niederlage. Im Wortlaut: Das Selbsterkenntnis, das höchste Ziel philosophischen Fragens und Forschens ist, scheint allgemein anerkannt. Und selbst die größten Skeptiker leugneten die Möglichkeit und Notwendigkeit von Selbsterkenntnis nicht. Sie misstrauten zwar den allgemeinen Lehrsätzen über das Wesen der Dinge, aber mit diesem Misstrauen suchten sie, eine neue, verlässlichere Forschungsweise zu eröffnen. In der Geschichte der Philosophie war der Skeptizismus sehr oft nichts anderes als das Gegenstück zu einem entschiedenen Humanismus. Indem er die objektive Gewissheit der Außenwelt leugnet und destruiert, hofft der Skeptiker, das menschliche Denken aus dem Sein des Menschen selbst bestimmen zu können. Selbsterkenntnis ist die erste Voraussetzung der Selbstverwirklichung. Diese Skepsis ist Habitus. Sie ist die praktisch gewordene Überzeugung von der Notwendigkeit einer Philosophie im Dialog aller menschlichen Kulturen und von der Möglichkeit eines Pluralismus, der weder kulturell noch politisch-ethisch zu heillosem Relativismus führt. Kassierer bemerkt 1934: Ich selbst bin vielleicht niemals ein guter und eigentlicher philosophischer Lehrer gewesen, denn mir fehlte der Glaube an die Möglichkeit und Notwendigkeit schulmäßiger Bindungen im Gebiet der Philosophie. In der Sprache seiner Philosophie der symbolischen Formen, die ihn weltberühmt gemacht hat, variiert er diese Überzeugung, die das ganze Werk trägt, so: In Sprache, Religion, Kunst und Wissenschaft kann der Mensch nicht mehr tun, als sein eigenes Universum zu errichten. Ein symbolisches Universum, das ihn befähigt, seine Erfahrungen zu verstehen und zu deuten, zu gliedern und zu ordnen, zu synthetisieren und zu verallgemeinern. In der grenzenlosen Vielfalt der mythischen Bilder, der religiösen Dogmen, der Sprachformen, der Kunstwerke enthüllt die Philosophie die Einheit einer übergreifenden Funktion, durch die alle diese Hervorbringungen zusammengehalten werden. Mythos, Religion, Kunst, Sprache und Wissenschaft erscheinen nun als ebenso viele Variationen über ein gemeinsames Thema. Und es ist die Aufgabe der Philosophie, dieses Thema hörbar und verstehbar zu machen. Ernst Cassirer wurde am 28. Juli 1874 in Breslau in eine wohlhabende Kaufmannsfamilie geboren. Nach dem Abitur 1892 wurde er 2 Jahre später in Berlin von Georg Simmel auf den Denker aufmerksam gemacht, der sein Verständnis von Philosophie nachhaltig geprägt hat, auf Immanuel Kant. Philosophisch gesehen wurde Kants Erkenntniskritik zu der Entdeckung des jungen Intellektuellen. Für seine Einstellung zur geistigen Kultur wegweisend wurde die Kritik der reinen Vernunft mit ihrem Weltbegriff von Philosophie mit Kants Veto gegen den dogmatischen Schulbegriff der Buchstabengelehrsamkeit. In dieser Absicht ist Philosophie die Wissenschaft von der Beziehung aller Erkenntnis auf die wesentlichen Zwecke der menschlichen Vernunft. Und der Philosoph ist nicht ein Vernunftkünstler, sondern der Gesetzgeber der menschlichen Vernunft. Zugleich hatte Cassirer durch Georg Simmel seinen späteren Marburger philosophischen Lehrer gefunden, Hermann Cohen, den damals einzigen jüdischen Ordinarius für Philosophie in Deutschland. Bei ihm, dem er Verehrung und Widerspruch entgegenbringt, promoviert er 1899 mit einer Arbeit über Descartes. Nach der Heirat mit Toni, der Cousine aus Wien, folgt ein Intermezzo in München. Von 1903 bis 1919 dann das Leben in Berlin, dessen Rahmen die in Kultur und Wissenschaft verzweigte Familie Cassirer bildet. Der Verleger Bruno Cassirer wird von 1912 bis 1922 die von Ernst Cassirer besorgte 10-bändige Kant-Ausgabe veröffentlichen. Die Zeit in Berlin wäre freilich in den dürren Daten der akademischen Biografie ganz unzureichend erfasst. Toni Cassirer hat in ihrem 1949 vorgelegten Bericht »Mein Leben mit Ernst Cassirer« das andere Berlin in den politischeren Farben gezeichnet, für die ihr Mann lange Zeit eher blind war. »Ich war niemals richtigen Kleinbürgern begegnet. Nun aber stand ich plötzlich einer kompakten deutschen Mittelstandsmasse gegenüber und ich lernte etwas kennen, was später viel dazu beigetragen hat, dass ich die Gefahr des Narzissmus so früh erkannt habe. Ich glaube nicht, dass man mir ausgewichen ist und mich unfreundlich behandelt hat. Es handelte sich also um etwas, was viel wesentlicher und erschreckender war, um die Entdeckung eines fremden, feindlichen Weltbildes. Ungeahnte Vorurteile, hauptsächlich sozialer Natur, traten mir entgegen. Nicht der leiseste Wunsch nach Gerechtigkeit und Objektivität kam zum Vorschein. Hatte sich nicht der Philosoph bei seinen lange vergeblichen Versuchen, sich in Deutschland zu habilitieren, nahezu hilflos mit Antisemitismus konfrontiert gesehen? 1906 gab in Berlin Wilhelm Dilthey mit seiner Stimme den Ausschlag. Cassirer war bis zu seiner Berufung an die gerade gegründete Hamburger Universität der zum Broterwerb nicht genötigte Privatgelehrte. 1906 erscheint der erste Band des frühen Hauptwerks, das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit. Als Erbe des Marburger, an den Naturwissenschaften orientierten Neukantianismus, stellt sich Cassirer 1910 mit Substanzbegriff und Funktionsbegriff vor. Diese Werke und die Herausgabe der Leibniz- und Kant-Ausgaben haben ihn bereits international berühmt gemacht, bevor 1923 das erste, der Sprache gewidmete Buch der Philosophie der symbolischen Formen erscheint, dem 1925 der zweite Band über das mythische Denken und 1929 als dritter Teil die Phänomenologie der Erkenntnis folgen. Es ist also kein Unbekannter, der 1919 nach Hamburg berufen wird. Von der SPD-Mehrheit durchgesetzt, ist diese Reformuniversität gestützt auf ein demokratisches Konzept von Volksbildung der völkischen Rechten ein Dorn im Auge. Der Universitätsrat steht bald mehrheitlich der aus der SPD und der Deutschen Demokratischen Partei gebildeten Hamburger Regierung unversöhnlich gegenüber. Cassirer sieht sich als Anhänger der Deutschen Demokratischen Partei, als sozialliberaler Demokrat in eine Minderheitensituation gedrängt, aber er wird sich widersetzen. Die vom mäzenatischen Abi Warburg gestiftete Kunst- und Geisteswissenschaftliche Bibliothek wird zu einer geistigen Fluchtstätte im eigenen Land. Cassirer geht nun auch philosophisch neue Wege. Zuvor als einer der Erben des Marburger Neukantianismus vor allem an Erkenntnisproblemen der Naturwissenschaft und Mathematik interessiert, schreibt er nun: Neben der reinen Erkenntnisfunktion gilt es, die Funktion des sprachlichen Denkens, die Funktion des mythisch-religiösen Denkens und die Funktion der künstlerischen Anschauung derart zu begreifen, dass daraus ersichtlich wird, wie in ihnen allen eine ganz bestimmte Gestaltung nicht sowohl der Welt als vielmehr eine Gestaltung zur Welt zu einem objektiven Sinnzusammenhang und einem objektiven Anschauungsganzen sich vollzieht. Eine Variation seines Themas gibt Cassirer wie so oft mit Goethe. Wir mögen an der Natur beobachten, messen, rechnen, wägen und so weiter, wie wir wollen. Es ist doch nur unser Maß und Gewicht, wie der Mensch das Maß aller Dinge ist. In dieser Perspektive führt Cassirer seine Gespräche mit Einstein, zu dessen Relativitätstheorie er 1921 als einer der ersten Philosophen eine große Studie vorlegt. In den ethischen Schlussbetrachtungen seiner zweiten Schrift zur modernen Physik warnt Cassirer die Ethik davor, sich in den Erklärungslücken der Naturwissenschaft einzunisten. Er lehnt es ab, aus der physikalischen Idee des Indeterminismus ein Konzept der Willensfreiheit abzuleiten, in dem sittliche Freiheit eine bloße Möglichkeit wäre. Für den Akt der Selbstverwirklichung reicht der bloß negative Begriff der Unbestimmtheit nicht aus. Die Schlussfolgerung Cassirers? Menschliche Handlungen, das ist es, was die Ethik allein fordert, sollen einer doppelten Beurteilung fähig und zugänglich sein. Sie sollen als Ereignisse in der Zeitreihe kausal determiniert sein. Aber ihr Gehalt und Sinn soll nicht in diesem Determinismus aufgehen. Die Einsicht in den Ablauf dieser Handlungen, so streng dieselben immer bestimmt sein mögen, soll uns nicht blind machen für das andere Maß, mit dem wir sie zu messen haben, für die Frage nach ihrem quid juris, nach ihrer ethischen Geltung und Würde. Den Zeugen dieser ethischen Geltung und Aktivität, die Cassirer in seinen Studien zur Geistesgeschichte aufruft, widersetzen sich längst der neue nationalistische Mythos und der Aktivismus der konservativen Revolution. Die Zeugen sind Leibniz und Kant, Humboldt, Goethe und Hölderlin und Husserl. Sie bezeichnen ebenso Orte von Cassirers deutscher Herkunft wie Helmholtz und Einstein. Cassirer ist deutscher Europäer. Bereits als die Ideen von 1914 den Großteil der Philosophen in Kriegsbegeisterung und Verachtung anderer Kulturen versetzt, zeigt sich Cassirer unbeirrt. Mitten im Krieg nennt er 1916 in Freiheit und Form seinen Studien zur deutschen Geistesgeschichte gleichrangige Orte einer europäischen geistigen Landschaft, deren Okkupation durch Freund-Feind-Partisanen er nicht anerkennt. Dante und Petrarca, Montaigne, Erasmus. Im Titel seines Buches aus dem Jahre 1927 über die Philosophie der Renaissance erscheint ein Selbstporträt dieses enzyklopädischen Philosophen des 20. Jahrhunderts. Der Titel lautet Individuum und Kosmos. Das Individuum in seinem Kosmos. Dies ist die Kultur, gegen deren Zerstörung sich Cassirer auflehnt, bevor er vertrieben wird. In der Krise der Republik spricht Trotz aus einem seiner letzten Hamburger Vorträge im Jahre 1932. Er handelt vom Wesen und Werden des Naturrechts. Das öffentliche Gewissen kann sich niemals beim geschriebenen Recht allein beruhigen. Es richtet sich nach anderen Maßstäben, die es den ungeschriebenen Gesetzen entnimmt. Was bedeutet denn Freiheit? So sagt zum Beispiel Voltaire, es heißt nichts anderes als die Rechte des Menschen kennen. Denn sobald man sie einmal erkannt hat, kann man nicht wieder aufhören, sie zu verteidigen. 1931 sind die Menschenrechte in Deutschland schon keine leitende Idee mehr. Der französische Erbfeind wird noch und schon wieder beschworen. Gegen den Strom schreibt Cassirer in Deutschland und Westeuropa im Spiegel der Geistesgeschichte: Die Herrschaft des Geistes über die Wirklichkeit zu begründen und diese Herrschaft in ihren letzten Bedingungen und Voraussetzungen zu verstehen, das war die gemeinsame Aufgabe, die den einzelnen Kulturnationen seit den Tagen der Renaissance gestellt war. Goethe hat die moderne europäische Geistesgeschichte einer großen Fuge verglichen, in der nacheinander die Stimmen der einzelnen Völker einsetzen, sich in ihrer Besonderheit geltend machen, um so dann in eben dieser Gegenführung eine neue, bisher nicht erreichte Harmonie zu erzeugen. In der Tat ist es diese Polyphonie, die erst den Einklang der modernen Kultur hervorbringt und auf der ihre Kraft und ihre Eigenart wesentlich beruht. Man versteht diese Entwicklung nicht, wenn man ihr von vornherein mit festen Werturteilen gegenübertritt, wenn man versucht, streng einheitliche Maßstäbe und starre, eindeutige Normen aufzustellen, an denen man jede einzelne Nation und Kultur misst. 1928, als die Erste Republik bereits gewürgt wurde, ging an Kassierer die Bitte des Hamburger Senats, die Rede zum Verfassungstag zu halten. Es war längst keine Selbstverständlichkeit mehr, die Weimarer Verfassung zu verteidigen. Toni Kassierer berichtet, nicht ohne kritischen Ton: Ernst hatte mir vorher erzählt, dass er die Widersacher zu ärgern beabsichtige, indem er beweisen würde, dass die Ideen, die der französischen Revolution zugrunde lagen, nicht in dem verhassten Frankreich, sondern in Deutschland entstanden seien, dass sie von Kantschen und goethischen Ideen weiter gefördert worden waren und dass der Gedanke der Revolution im Ganzen der deutschen Geistesgeschichte keineswegs ein Eindringling oder ein Fremdling wäre. Um Deutschland damals aufzurütteln, dazu gehörten andere Mittel, als Ernst sie anzuwenden gewöhnt und gewillt war. Kassierer, der vermeintlich unpolitische, Mitglied der Vereinigung Freiheitlicher Akademiker, hat sich in den Institutionen des Rechts, des Staats und der Wissenschaft republikanisch verhalten, als Verteidiger eines Staates und der Ideen der Rechts- und Freiheitsgarantien. Seit 1929 Rektor der Hamburger Universität hatte er Zivilcourage, als der offen erklärte Boykott der Völkischen auch ihn traf. Er selber soll hier zu Wort kommen, denn er lehnte sich auf, als die Republik erst ihre Sprache und dann ihre Sprecher verlor. Die Idee der republikanischen Verfassung. Wenn mir von Seiten des Hamburgischen Senats der ehrenvolle Auftrag zuteil geworden ist, in dieser festlichen Stunde zu Ihnen zu sprechen, so drückt sich in diesem Auftrag, sofern ich ihn recht verstehe, eine allgemeine Überzeugung aus. Die Überzeugung, dass die großen historisch-politischen Probleme, die unsere Gegenwart beherrschen, von jenen allgemeinsten Grundfragen des Geistes, die die systematische Philosophie sich stellt und um deren Lösung sie im Verlauf ihrer Geschichte unablässig gerungen hat, nicht schlechthin abgelöst werden können. Es sind nicht zwei heterogene, geschweige feindliche Mächte, die hier einander gegenüberstehen, sondern überall stellt sich eine lebendige Wechselwirkung zwischen der Welt des Gedankens und der Welt der Tat, zwischen dem Aufbau der Ideen und dem Aufbau der staatlichen und der sozialen Wirklichkeit dar. Am 26. August 1789 erfolgt durch die französische Konstituante die Erklärung der Rechte des Menschen und Bürgers, die den eigentlichen Durchbruchspunkt für die politischen Kräfte bildet, aus denen die französische Revolution sich nährt. Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass die Bills of Rights der einzelnen amerikanischen Freistaaten das eigentliche Modell für die Erklärung der Nationalversammlung vom 26. August 1789 gebildet haben. Jetzt werden die Ideen der deutschen und englischen Aufklärung, die von den jungen Freistaaten Nordamerikas aufgenommen und proklamiert werden, wieder wahrhaft universalistisch gesehen und gestaltet. Das Individuum als solches, every individual, die Menschheit als Ganzes, all mankind, bildet das eigentliche Rechtssubjekt für die unveräußerlichen Grundrechte. Und damit sind, was diese Rechte betrifft, nicht nur alle ständischen, sondern auch alle nationalen Schranken gesprengt und für kraftlos und nichtig erklärt. Was meine Betrachtungen Ihnen nahe bringen sollten, war die Tatsache, dass die Idee der republikanischen Verfassung als solche im Ganzen der deutschen Geistesgeschichte keineswegs ein Fremdling, geschweige ein äußerer Eindringling ist, dass sie vielmehr auf deren eigenem Boden erwachsen und durch ihre ureigensten Kräfte, durch die Kräfte der idealistischen Philosophie, genährt worden ist. Aber auch diese historische Einsicht bliebe unfruchtbar und unwirksam, wenn wir sie lediglich als ein Wissen vom Vergangenen, vom Gewesenen und Abgetanen verstehen wollten. So soll auch die Versenkung in die Geschichte der Idee der republikanischen Verfassung nicht lediglich rückwärtsgewandt sein, sondern sie soll in uns den Glauben und die Zuversicht stärken, dass die Kräfte, aus denen sie ursprünglich erwachsen ist, ihr auch den Weg in die Zukunft weisen und dass sie an ihrem Teile mithelfen werden, diese Zukunft heraufzuführen. In Deutschland gab es diese Zukunft für ihren Anwalt nicht mehr. 12. März 1933, aus dem Bericht Toni Kassierers. Als wir den Dammtor-Bahnhof in Hamburg verließen, hatten wir noch nicht das Gefühl, dass dies einen endgültigen Abschied bedeutete. Auf Schritt und Tritt aber wurde uns klarer, dass das Land, in dem wir gelebt hatten und in dem Ernst seine Leistung vollbracht hatte, sich vor unseren Augen im Ablauf weniger Tage erschreckend verändert hatte. Die schlechten Elemente schwammen schon oben auf. Was sie bisher nur zu flüstern gewagt hatten, sprachen sie laut aus. Und die Guten begannen zu flüstern, oder sie verstummten ganz und gar. War nicht wenige Jahre zuvor im Hamburger Fremdenblatt ein Artikel erschienen, warum Hamburg den Philosophen Ernst Cassirer nicht verlieren darf, weil sich eine Berufung an die Universität Frankfurt anzubahnen schien? 10. Mai 1933, in Hamburg der Tag der Bücherverbrennung. Auf Fotografien festgehalten die Plakate, sie hängen jungen Studenten mit Stricken um den Hals. Deutsche Studenten marschieren wieder den undeutschen Geist. Sprache und Schrifttum wurzeln im Volke. Es klafft ein Widerspruch zwischen Schrifttum und deutschem Volkstum. Unser gefährlichster Widersacher ist der Jude und der, der ihm hörig ist. Der Jude kann nur jüdisch denken. Schreibt er Deutsch, dann lügt er. Der Deutsche, der Deutsch schreibt, aber undeutsch denkt, ist ein Verräter. Die dies schrieben, sind nicht als Pöbel zu verharmlosen. Und was sie schrieben, ist kein Unfall in einer ansonsten noch heilen politischen Welt. Die Hetzer hatten notorische Vordenker. Der hochdekorierte Offizier und Literat Ernst Jünger gehört zu ihnen. Weiß man, wen man heute feiert? Oder gilt es als allzu vernachlässigendes Ergebnis einer Ungnade früher Geburt, das Jünger 1930 diktierte? Im gleichen Maße, in dem der deutsche Wille an Schärfe und Gestalt gewinnt, wird für den Juden auch der leiseste Wahn, in Deutschland Deutscher sein zu können, unvollziehbar werden und wird sich vor seiner letzten Alternative sehen, die lautet, in Deutschland entweder Jude zu sein oder nicht zu sein. Die Republik hatte weniger Akademiker zur Seite. Andere, heute gerühmtere, hielten andere Reden als Cassirer. Im Semester seiner Vertreibung zollt der Rechtslehrer Karl Schmidt, dem vermeintlichen Neuen, in seiner Kölner Antrittsvorlesung seinen Tribut. Ein solcher Staat lässt in seinem Inneren keinerlei staatsfeindlichen, staatshemmenden, staatszerspaltenden Kräfte aufkommen. Er denkt nicht daran, die neuen Machtmittel seinen eigenen Feinden und Zerstörern zu überliefern und seine Macht unter irgendwelchen Stichworten Liberalismus, Rechtsstaat oder wie man es nennen will, untergraben zu lassen. Er kann Freund und Feind unterscheiden. Politische Verantwortung und politische Ehrlichkeit sind jetzt wieder möglich, nachdem sie im System des liberalen Verfassungsstaates sinnlos und unmöglich geworden waren. Karl Schmidt ist am 1. Mai 1933 unter Nummer 298-860 Mitglied der NSDAP. Staatsrat Professor Dr. Karl Schmidt, Leiter der Reichsgruppe Hochschullehrer des Bundes Nationalsozialistischer Deutscher Juristen, verkündet 1936. Mit einem nur gefühlsmäßigen Antisemitismus ist es nicht getan. Es bedarf einer erkenntnismäßig begründeten Sicherheit. Wir müssen den deutschen Geist von allen jüdischen Fälschungen befreien, Fälschungen des Begriffes Geist, die es ermöglicht haben, dass jüdische Emigranten den großartigen Kampf des Gauleiters Julius Streicher als etwas Ungeistiges bezeichnen konnten. Die Banalität des Bösen tritt nicht erst in Eichmann entgegen. Sie nistet sich ein vor 1933 im Recht, in Wissenschaft und Literatur. Zur Phrase wird, was Revolution hieß. Zur Phrase ist verkommen, was nun Idee genannt wird. Revolution und Idee, 1923 auch Ernst Jüngers Thema, der im Völkischen Beobachter schreibt, die echte Revolution hat noch gar nicht stattgefunden. Sie marschiert unaufhaltsam heran. Ihre Idee ist die völkische, zu bisher nicht gekannter Schärfe geschliffen. Ihr Banner ist das Hakenkreuz, ihre Ausdrucksform die Konzentration des Willens in einem einzigen Punkt, die Diktatur. Cassirer war Republikaner, Anwalt der demokratischen Verfassung, Kronzeuge des Republikanismus, der Ideen, der Rechtsgleichheit, auch der kulturellen Welten. Cassirer war ein jüdischer Deutscher. Wer heute sagt, die Diktatur habe sich eines Juden entledigt, denkt kurzschlüssig. Der neue Nationalismus, die konservative Revolution, die Diktatur, sie waren auch rassistisch. Aber dies weder nur noch in erster Linie. Die an Cassirer Rache nahmen, nahmen Rache an der Menschenrechtstradition von 1776 und 1789. In der Person Cassirers wurde die bürgerliche Welt ausgetrieben, weil in ihr das Recht Verhältnisse zwischen Gleichen sichern sollte. Der reaktionäre Kampf gegen eine auch vom Bürgertum weitgehend preisgegebene Bürgerlichkeit wurde im Namen der Diktatur ausgerufen, weil mit der Bürgergesellschaft ein Pluralismus der Kulturen, der Ideen und der Wahrheiten zur Vorbereitung eines neueren und kühneren Lebens besteht in der Vernichtung der Wertungen des losgelösten und selbstherrlich gewordenen Geistes, in der Zerstörung der Erziehungsarbeit, die das bürgerliche Zeitalter am Menschen geleistet hat. Die beste Antwort auf den Hochverrat des Geistes gegen das Leben ist der Hochverrat des Geistes gegen den Geist. Und es gehört zu den hohen und grausamen Genüssen unserer Zeit, an dieser Sprengarbeit beteiligt zu sein. Der Sieg der Sprengarbeiter und die Niederlage der Freunde der Republik zeigen eines. Niederlagen beweisen nichts, als dass es zu wenige sind, wie Brecht sagte. Kassierer bleibt keine Wahl. Er ist vor der Vertreibung entrechtet, einer unter vielen wenigen. Die Universität Hamburg stößt mit ihm auch andere aus, so dem Psychologen Stern, den Kunsthistoriker Panofsky, den Rechtslehrer Frenkel. Kassierers philosophischer Lehrstuhl wird nun in einen für Rassenbiologie umgewandelt. Das ist nicht Zynismus, sondern angewandter Machtstaat. Kassierers Flucht führt zunächst nach Wien. Bis 1935 bietet das All Souls College in Oxford eine intellektuelle Bleibe, bis 1941 die Göteborger Hochschule. Seit 1939, schwedischer Staatsbürger, kann Kassierer schließlich ab 1941 in den USA, zunächst in Yale, dann an der Columbia University in New York, eine neue Tätigkeit aufnehmen und von hier aus eine Wirkung entfalten, die sich bis heute in der analytischen Philosophie niederschlägt. Ganz auf seine Philosophie konzentriert, hinterlässt der Flüchtling nur wenige Selbstzeugnisse, die von Verletzungen und Sorgen sprechen. Ende August 1938 heißt es in einem Brief an Raimond Klibanski, den früheren Studenten und jungen Freund der Familie, der 1933 von Heidelberg nach England geflüchtet war. Seit den Ereignissen in Österreich sind sowohl meine Frau wie ich derart mit Sorgen um unsere dortigen Freunde und Verwandten belastet, dass wir, wenn wir nur die nötigsten Dinge für sie erledigen wollen, ständig mit Korrespondenz nach allen Weltteilen beschäftigt sind. Eben diese Überlastung hat wohl mein gegenwärtiges Leiden verursacht, das von den Ärzten als eine relativ harmlose Herzneurose erklärt wird. Relativ harmlos? Psychische Verletzung belegt ein Brief aus dem Jahre 1938 an Albert Görland, den Mitschüler bei Hermann Cohen, den ehemaligen Sozialdemokraten, den Mitherausgeber der Hamburger Beiträge zur Philosophie des kritischen Idealismus. Ich hätte es verstehen können, wenn Sie, wie so viele andere auch, geschwiegen hätten. Es gibt Gottlob Männer, die trotz dieses Schweigens ihre innerste Gesinnung nicht verleugnet haben. Sie aber hielten es für richtig und notwendig, im entscheidenden Moment, im Augenblick der höchsten Gefahr, ihre Lehrer, ihre Freunde, ihre Überzeugungen, die sie durch Jahre in ihren Büchern und Vorlesungen vertreten, zu vergessen und zu verleugnen. Sie wollten um jeden Preis mit dabei sein, auch um den Preis der persönlichen Würde. Ich habe mir immer wieder vor Augen gehalten, wie viel das blinde Vorurteil und die leidenschaftliche Verblendung über die Menschen vermag. Sie aber gehören zu denen, die nicht blind, sondern sehend waren. Sie wussten, was Juden und Judentum sind. Denn sie kannten und verstanden die Leistung Hermann Cohens. Aber schlimmer als ihr Verhalten gegen Personen ist für mein Gefühl ihre prinzipielle Umschaltung. Ist die Art, wie sie plötzlich die Ideen von 1933 für sich entdeckt haben. Wissen, was Judentum ist. Für Kassierer, den deutschen Europäer, den Bürger im Kosmos der Weltkulturen, ist das Judentum erst durch Gewalt zum Thema geworden. Sich als Juden zu sehen, hat ihm erst die Bezichtigungssprache des Antisemitismus abverlangt. Toni Kassierer zitiert in ihrem Lebensbericht aus einem Brief ihres Mannes vom März 1901, und ergänzt ihn aus eigener Erfahrung. Auf den Kampf gegen unsachliche Vorurteile, den ich mit unsachlichen Mitteln führen müsste, verzichtete ich von Anfang an. Der kann einen innerlich nicht kräftigen, sondern nur mitten in all das kleinliche Treiben hineinziehen, dem ich kein Opfer bringen will. Dass es Antisemitismus gab, wussten wir alle. auch dass uns viele Berufe aus diesem Grund verschlossen waren. Ernst hatte unter seinen Freunden ebenso viele Nichtjuden als Juden, und es kam ihm niemals in den Sinn, nach der Abstammung eines Menschen zu forschen. Für uns gab es jüdische Deutsche, jüdische Polen, jüdische Russen und so weiter. Dies ist der Grund, warum hier an Kassira als Weltbürger erinnert wird, ohne das Schicksal des jüdischen Deutschen verharmlosen zu wollen. Der verschämte Philosemitismus der Generation nach 1945 ist so hilflos wie der Antisemitismus brutal. In seinem bemerkenswerten 1971 veröffentlichten Bericht »Der deutsche Idealismus der jüdischen Philosophen« hat Jürgen Habermas gesagt, »Würde nicht dieses wie immer hochherzig geplante Unternehmen der Erinnerung an die jüdischen Philosophen doch dazu führen müssen, den Ausgetriebenen und den Erschlagenen noch einmal einen Judenstern anzuheften?« Kassira muss dies nicht anders gesehen haben. Faschismus und Holocaust sind für ihn keine allein jüdische Frage. Was mit ihnen unterzugehen droht, ist alles, was mit dem Namen die Menschheit bezeichnet wird. Deshalb wird in den Kriegsjahren des amerikanischen Exils die Frage umso brennender, warum die menschliche Fähigkeit ruiniert werden konnte, der Verantwortung für Humanität gerecht zu werden. In dieser Perspektive ist Kassira nun, nicht anders als am Ende der Ersten Republik, politisch engagiert. In dieser Sicht erweitert er seine Kulturphilosophie und Anthropologie um die Dimensionen des Politischen, des Rechts und des Staates. 1944 hält er häufiger Vorträge über Philosophy and Politics. 1944 spricht und schreibt er über das Judentum und die modernen politischen Mythen. Hier ein Auszug aus seiner Diagnose. Die Französische Revolution hatte im Triumph und in der Apotheose der Vernunft geendet. In der Vernunft sah man die fundamentale Kraft in der Organisation des politischen und sozialen Lebens der Menschen. Dies alles wurde plötzlich annulliert und verkehrt. Das neue politische System begann mit der Opposition gegen die Vernunft als seinen ältesten und gefährlichsten Feind. Die offene, feierliche Einsetzung des Mythos ist das bezeichnende, charakteristischste Merkmal im politischen Denken des 20. Jahrhunderts. Kurz vor seinem Tod spricht Kassira am 18. Januar 1945 in der Universität Princeton über die Technik unserer modernen politischen Mythen. Es handelt sich um ein Kapitel seines erst 1946 erschienenen Buchs »The Myth of the State«, als der Mythos des Staates 1949 in deutscher Übersetzung vorgelegt. Vortrag und Buch sind bezeichnend für jenen Kassierer, der die menschliche Welt so grundsätzlich geschichtlich denkt, dass er auch den Nationalsozialismus aus frühen Anfängen im 19. Jahrhundert zu begreifen lehrt. Er schreibt, »Der Mythos der Rasse wirkte wie ein starker Katalysator und es gelang ihm, alle anderen Werte aufzulösen und zu zersetzen. Unsere modernen politischen Mythen zerstörten all diese Ideen und Ideale der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, ehe sie ihr Werk begannen. Wenn wir unsere modernen politischen Mythen und den Gebrauch, der von ihnen gemacht wurde, studieren, so finden wir in ihnen zu unserer großen Überraschung nicht nur eine Umwertung aller unserer ethischen Werte, sondern auch eine Umformung der menschlichen Sprache. Das magische Wort gewinnt Oberhand über das semantische Wort. Wenn ich heutzutage ein deutsches Buch aus den letzten 10 Jahren lese, kein politisches, sondern ein theoretisches Buch, ein Werk über philosophische, historische oder ökonomische Probleme, so finde ich zu meinem Erstaunen, dass ich die deutsche Sprache nicht mehr verstehe. Neue Worte sind geprägt worden und selbst die alten sind in einem neuen Sinne verwendet. Sie haben einen tiefen Bedeutungswandel durchgemacht. Unsere modernen Politiker wissen sehr wohl, dass große Massen viel leichter durch die Gewalt der Einbildung bewegt werden als durch reine physische Gewalt. Und sie haben von diesem Wissen ausgiebig Gebrauch gemacht. Der Politiker wird eine Art öffentlicher Wahrsager. Prophetie ist ein wesentliches Element der neuen Technik der Führerschaft. Mit seiner hier nur knapp angedeuteten Diagnose tritt Kassira an die Seite derer, die sich im Exil zur verzweifelten Lage der Nation äußern mussten und die zu vergessen heute in Deutschland nicht möglich sein sollte. Von Helmut Plessner erschien 1935 »Die verspätete Nation«, von Ernst Bloch 1935 Erbschaft dieser Zeit, von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno 1944 die Dialektik der Aufklärung und Hannah Arendts Elemente und Ursprünge des Totalitarismus sind uns seit 1951 bekannt. In allen diesen kritischen Analysen geht es immer auch um die Gegendenker. Für Kassirer ist dies nicht zuletzt Martin Heidegger. Er hat sich seit dem berühmt gewordenen Zusammentreffen mit Heidegger bei den Davoser der Völkerverbindung gewidmeten Hochschulwochen um ein gerechtes Urteil über diesen Gegendenker der modernen bürgerlichen Kultur bemüht. Das Davoser Protokoll hält den Zusammenstoß der Denkwelten fest. Heideggers Bilanz lautet: Zerstörung der bisherigen Grundlagen der abendländischen Metaphysik, Geist, Logos, Vernunft. Diese Position verlangt eine radikale, erneute Enthüllung des Grundes der Möglichkeit der Metaphysik als Naturanlage des Menschen. Und Kassirers Gegenrede? Das Reich des Geistes wird im Schritt über die pragmatische Umwelt hinaus, im Übergang vom Greifen zum Begreifen, in der Mannigfaltigkeit der symbolischen Formen, als die Welt des formenden Geistes und Bildens konstituiert. 1931 heißt es in Kassirers Rezension zu Heideggers Kant und die Metaphysik eher vorsichtig: Kant ist und bleibt ein Denker der Aufklärung. Er strebt ins Lichte und Helle, auch wo er den tiefsten und verborgensten Gründen des Seins nachsinnt. Heideggers Philosophie steht dagegen von Anfang an gleichsam unter einem anderen Stilprinzip. 1945 ist sein Urteil deutlicher, harsch und nicht weniger gerecht. Die neue Philosophie schwächte und unterminierte langsam die Kräfte, die den modernen politischen Mythen hätten Widerstand leisten können. Eine Geschichtsphilosophie, die in düsteren Prophezeiungen über den Niedergang und die unvermeidliche Zerstörung unserer Zivilisation besteht, und eine Theorie, die in der Geworfenheit des Menschen eines seiner hauptsächlichen Charaktermerkmale sieht, haben alle Hoffnungen auf einen aktiven Anteil am Aufbau und Wiederaufbau des Kulturlebens der Menschen aufgegeben. Sie kann dann als geschmeidiges Instrument in der Hand politischer Führer gebraucht werden. Im Gegensatz zu denen, die 1933 zu Heidegger schwiegen und ihm nach 1950 beredt folgten, war Kassirer nicht bereit, Heideggers scheinbar aristokratische Fernnähe zum Nationalsozialismus zu vergessen. Hatte nicht der Freiburger Universitätsrektor seine Gefolgschaft zum Führerstaat hinreichend unphilosophisch erklärt? Wir haben uns losgesagt von der Vergötzung eines boden- und machtlosen Denkens. Wir sehen das Ende der ihm dienstbaren Philosophie. Der ursprüngliche Mut in der Auseinandersetzung mit dem Seienden an diesem entweder zu wachsen oder zu zerbrechen ist der innerste Beweggrund des Fragens einer völkischen Wissenschaft. Kassirer hingegen ist ein Denker möglichen Fortschritts geblieben, ein Aufklärer und Citoyen der Bürgergesellschaft von 1789. Seine Idee des Fortschritts kennt keine Garantie durch eherne Gesetze der Geschichte. 1939 notiert er: Alles, was hier vorausgesagt werden kann, ist, dass die Kultur sein und fortschreiten wird, sofern die formbildenden Kräfte, die letzten Endes von uns selbst aufzubringen sind, nicht versagen oder erlahmen. Diese Voraussage freilich können wir machen und sie ist für uns selbst, für unser eigenes Tun und für unsere eigenen Entscheidungen die einzig belangreiche. Denn sie versichert uns freilich nicht von vornherein der unbedingten Erreichbarkeit des objektiven Zieles, aber sie lehrt uns gegenüber diesem Ziele unsere eigene subjektive Verantwortung kennen. Wenn man von der Hegelschen Bedeutung der Idee wieder zur Kantischen, von der Idee als absolute Macht wieder zur Idee als unendliche Aufgabe zurückgeht, so muss man damit dem spekulativen Optimismus der Hegelschen Geschichtsansicht freilich entsagen. Aber zugleich entgeht man damit auch dem fatalistischen Pessimismus mit seinen Untergangsprophezeiungen und Untergangsvisionen. Das Handeln hat wieder freie Bahn, sich aus eigener Kraft und eigener Verantwortung zu entscheiden. 1945, 1995. Kassirers Erbe ist das Denkbild der individuellen Verantwortung für die von Menschen gemachte Geschichte und Politik. Sein Optimismus ist vorsichtig auf eine mögliche Zukunft gerichtet. Kassirers Vorschlag ist der Widerstand der leisen Töne rationaler Kritik. Es geht über die Macht der Philosophie hinaus, die politischen Mythen zu zerstören. Ein Mythos ist in gewissem Maße unverwundbar. Er ist für rationale Argumente undurchdringbar. Aber die Philosophie kann uns den Gegner verstehen machen. Um einen Feind zu bekämpfen, muss man ihn kennen. Republikanismus im Exil oder Bürgerrecht für den Philosophen Ernst Cassirer in Deutschland. Das war unser heutiger Radio-Essay. Das Manuskript schrieb Hans-Jörg Sandkühler. Es sprachen Wolfgang Kaven, Peter Weiß, Joachim Notke und Ilse Ranft. Regie Christiane Ohaus, Redaktion Gudrun Boch.